Bitiş an. Hallo, guten Abend. Mein Name ist Aydin. Ich bin hier als Assistentärztin tätig und heute für Sie zuständig. Ich würde gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Ich werde zuerst ein paar Fragen zu Ihrer Person stellen. Wie heißen Sie? Mein Name ist Wolfgang Schmidt. Wolfgang Schmidt. Schmidt mit DT, oder? Mit DT, ja. Okay. Herr Schmidt, wie alt sind Sie? Ich bin 50 Jahre alt. 50. Wie groß und wie schwer sind Sie? Ich bin 1,75 groß und 76 Kilo schwer. 76 Kilo schwer. Okay. 76 Kilo schwer, ja. Nochmal bitte. 1,75 groß und 76 Kilo schwer. Okay, ja. Danke, danke sehr. Herr Schmidt, was führt Sie zu uns? Was für Beschwerden haben Sie? Ja, ich bin heute Abend mit dem Fahrrad unterwegs gewesen und es war draußen nass, es hat geregnet und bin um die Kurve mit meinem Fahrrad gefahren, nach rechts abgebogen und dabei bin ich ausgerutscht und gestürzt, habe mich verletzt. Ich wurde mit einem Krankenwagen jetzt hierher gebracht worden. Ich hoffe, dass alles gut ist. Okay, ja. Ich hoffe auch, Herr Schmidt, Sie haben wegen nasse Boden Sie sind wegen nasse Boden ausgerutscht, oder? Mit dem Fahrrad ausgerutscht, genau. Ich Mit war dem mit dem Fahrrad, Fahrrad okay. unterwegs. Ja, und sind Sie auf der rechten Seite hingefallen, ja? Genau, auf die rechte Seite hingefahren. Mir tut mein rechtes Handgelenk weh, mein rechtes Knie und dieser Lenkrad von dem Fahrrad ist auch in meinen Bauch reingerammt. Da habe ich so jetzt starke Schmerzen, aber da tut es mir auch ein bisschen weh. Okay. Wo sind diese Schmerzen am stärksten? In Ihrem Handgelenk oder Knie oder Bauch? In meinem rechten Handgelenk tut es am meisten weh. Okay. Aber Sie haben auch Bauchschmerzen, ja? Leicht, also nur wenn man dort Leicht. lokal drückt, tut es weh. Ansonsten, wenn man nichts macht, tut es nicht weh. Habe ich keine Probleme. Okay. Wo sind Ihre Schmerzen im Bauch? Eher rechte Seite oder linke Seite oder in der Mitte? Nee, das ist so meine rechte Bauchhälfte. Okay, rechts. Rechtsseitig. Okay. Haben Sie Ihr Bewusstsein verloren beim Nee, Gott Unfall? sei Dank nicht. Also ich kann mich an alles genau erinnern. Ging zwar alles schnell, aber ich weiß, wie der Unfall geschah. Okay. Hatten Sie einen Helm dabei? Ja, beim Fahrradfahren habe ich einen Helm angehabt. Okay. Haben Sie trotzdem Ihren Kopf verletzt? Nein, mein Helm hat auch keine Schramme bekommen. Also mein Helm ist auch ganz sozusagen. Okay. Haben Sie Ihr Brustkorb verletzt? Haben Sie irgendwelche Schmerzen im Brust? Im Brustbereich habe ich keine Schmerzen. Wie fühlen Sie sich jetzt? Haben Sie Übelkeit oder ist Ihnen schwarz vor Augen? Nein, ich habe nur hauptsächlich Probleme mit meinem rechten Handgelenk. Der tut mir weh, wenn ich den versuche zu bewegen. Okay, ja. Ich verstehe, Herr Schmidt. Können Sie Ihren Hand bewegen, aber bei Bewegung haben Sie Schmerzen, ja? Genau, und meine Bewegung ist auch eingeschränkt. Ich kann nicht richtig bewegen. Also es Okay. Bewegung auch aber eingeschränkt. ist eingeschränkt, aber ich kann meine Finger und so weiter bewegen, meinen Ellenbogen bewegen. Aber Okay. mein Handgelenk, wenn ich den bewegen möchte, tut es stark weh. Okay, verstehe. Und ist es Ihnen eine Temperaturunterschied aufgefallen? Fühlt es sich Ihr Hand warm oder kalt an oder normal? Normal, wie die linke Seite. Wie die linke Seite, okay. Haben Sie Taubheitsgefühl in Ihrem Handgelenk? Ja, so meine Finger, alle Finger, die kribbeln so ein bisschen. Aber ich kann alles empfinden. Ist so ein bisschen komisch. So pelzig, kribbelig. Okay, ja. Okay, verstehe. Herr Schmidt, wann ist genau dieser Unfall passiert? Können Sie mir ungefähr sagen? Ja, ungefähr so eine vor einer Stunde war das ungefähr passiert. Eine Stunde, okay. Ja. Strahlen Ihre Schmerzen irgendwohin aus oder nur in Ihrem rechten Handgelenk? Sie meinen die Schmerzen jetzt im rechten Handgelenk? Die strahlen, nee, das ist lokal, der Schmerz, das strahlt nirgendwo aus. Okay, ja. Können Sie mir sagen, wie stark Ihre Schmerzen sind auf einer Schmerzskala von 1 bis 10, wobei 1 sehr leichten und 10 sehr starken Schmerzen entspricht? Also am Handgelenk, wenn ich nicht bewege, habe ich einen Schmerz von, würde ich sagen, 3. Und wenn ich bewege, ist bestimmt 8. Okay. Wenn ich nicht bewege, 3. Ja, okay. Wie sind Ihre Schmerzen? Können Sie etwas genau beschreiben? Sind Sie eher dumpf, ziehend, stechend? Weiß ich nicht, ich würde sagen, wenn ich das bewege, ein stechender Schmerz, aber ansonsten ein dumpfer Schmerz. In Ruhe ein dumpfer Schmerz. Okay. Okay, Herr Schmidt. Und Sie hatten keine Chance, um ein Medikament zu nehmen, oder? Sie sind hierher mit einem Krankenwagen eingeliefert. Okay, ja. Verstehe. Herr Schmidt, haben Sie irgendwelche andere Beschwerden außer diese Schmerzen? Ja, also mein Kniegelenk, der tut mir ein bisschen weh, das ist so ein brennendes Gefühl sozusagen, wo die Kniescheibe ist. Okay. Da habe ich auch noch Wunde, aber da, vielleicht deswegen, weiß ich nicht. Haben Sie Schürfwunden in Ihrem irgendwelchen Körperteil? An meinem Hohlhand. Handinnenfläche habe ich eine Schürfwunde und an meinem Kniegelenk habe ich auch eine Schürfwunde. Mhm. Recht oberflächlich so eine Schürfwunde und das brennt ein bisschen. Vielleicht ist es ein bisschen tieferer Wunde als am Handgelenk. Nicht Handgelenk, sondern Handinnenfläche. Okay. Aber Sie haben keine Blutungen, oder? Nee, das ist, ist ein bisschen feucht. Also man sieht schon ein bisschen Blut, aber es ist... Aber eine Schürfwunde, aber jetzt nicht so starke Blutung oder so. Nein, nicht so stark. Nein, also okay. Keine stetige Blutung, ist nur ein bisschen blutig. Okay, okay. Haben Sie blaue Flecken bemerkt? Bemerkt nicht, also dann können Sie ja nachher gucken, wie bei der Untersuchung. Also ich sehe keine weitere, also ich sehe nur eine Schürfwunde an meiner Hand, Innenfläche und an meinem Knie. Und mein Bauch tut mir weh rechtzeitig, wenn ich nur reindrücke. Wenn ich nicht reindrücke, tut es nicht weh. Okay, verstehe ich. Okay, Herr Schmidt, ich würde jetzt über Ihren allgemeinen Zustand, Gesundheitszustand erfahren. Haben Sie Fieber oder Nachtschweiß? Nee, habe ich nicht. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen oder Stuhlgang? Ich musste zurzeit heute Morgen war ich normal. Ich habe eigentlich normalerweise keine Probleme. Aber jetzt aktuell habe ich kein Bedürfnis. Okay, ja. Wie ist Ihr Appetit? Mein Appetit? Sonst ist mein Appetit eigentlich normal. Mhm. Haben Sie in der letzten Zeit ein Gewicht ab oder zu? Ab oder zu genommen? Nein, habe ich nicht. Mhm. Haben Sie irgendwelche Schlafprobleme beim Einschlafen oder Durchschlafen? Nee, habe ich auch nicht. Okay. Haben Sie irgendwelche Erkrankungen oder Vorerkrankungen, Herr Schmidt? Vorerkrankungen, ja. Also ich nehme Medikamente wegen meinem Blutdruck ein. Mhm. Und nehme auch Medikamente wegen meinem Cholesterinspiegel, der ist ein bisschen hoch. Da nehme ich auch Medikamente ein. Okay. Welche Medikamente nehmen Sie? Ich nehme einmal Ramipril 10 Milligramm ein morgens und Simvastatin 20 Milligramm abends. 20 Milligramm, okay. Nehmen Sie noch andere Medikamente ein? Nö. Nur das, okay. Haben Sie irgendwelche andere Erkrankungen? Dass ich wüsste, andere Erkrankungen. Also, weiß ich nicht. Nee. Okay. Wurden Sie schon mal operiert? Ja, man hatte, wo ich 15 Jahre alt war, hat man meinen Blinddarm entfernt. Und ja, das war's schon. Das war's. Okay. Haben Sie irgendwelche Allergien? Allergien, ja, so Pollenallergie. Wie äußert diese Allergie bei Ihnen? Ja, meine Nase läuft und habe Juckreiz auch in meinen Augen. Okay. Ja. Sind Sie vollständig geimpft, Herr Schmidt? Ja, auch Corona auch. Also Corona auch. mein Hausarzt gibt mir Impfung und ich mache alles, was er sagt. Ich vertraue. Okay. Erinnern Sie sich, wann Ihre letzte Tetanusimpfung war? Das war vor 2 Jahren. Okay. Okay, Herr Schmidt. Rauchen Sie? Rauchen? Nein, ich rauche nicht. Okay. Trinken Sie Alkohol? Ja, so ab und zu mal trinke ich mal so 2, 3 Glas Wein, sozusagen. Täglich oder wie oft trinken Sie? Nur bei Gelegenheit. Okay. Nehmen Sie Drogen? Nein, nehme ich nicht ein. Okay. Treiben Sie Sport, Herr Schmidt? Sport, ja, ich fahre sehr viel Fahrrad. Und Regelmäßig, ja? regelmäßig, ja. Und Okay. bin im Fitnessstudio, macht Kraftsport, sozusagen. Okay. Sehr schön, ja. Okay, Herr Schmidt. Ich habe nur ein paar Fragen zu Ihrer Familie. Haben Ihre Eltern irgendwelche Erkrankungen? Ich weiß, dass mein Vater auch an Bluthochdruck leidet. Und meine Mutter, die ist übergewichtig und hat auch eine Bluthochdruckerkrankung. Okay. Haben Sie Geschwister? Ich habe eine Schwester, Sie die ist gesund. sind okay. Herr Schmidt, wohnen Sie allein oder sind Sie verheiratet? Ich bin nicht verheiratet, aber ich habe eine Lebensgefährtin. Okay. Sie wohnen mit ihr, ja? Genau, ich wohne seit 10 Jahren mit ihr zusammen in einer Wohnung. Okay. Haben Sie Kinder? Nein, habe ich nicht. Meine Okay. Partnerin hat Kinder, mit denen wir zusammenleben. Okay. Habe ich aber keine Kinder. Was sind Sie vom Beruf, Herr Schmidt? Ich bin Zollbeamter. Können Sie wiederholen? Zollbeamter. Zollbeamter, okay. Herr Schmidt, waren Sie unterwegs von Ihrer Arbeit oder? Nee, das war in meiner Freizeit gewesen heute Abend. Okay. Okay, Herr Schmidt, ich glaube, ich habe alle erforderlichen Fragen gestellt. Möchten Sie etwas hinzufügen oder haben Sie Fragen? Wie geht's denn weiter? Was passiert jetzt mit mir? Was werden Sie noch machen? Ja, Herr Schmidt, ich werde jetzt die Körperverletzung untersuchen. Sie haben Ihre Handgelenk, Ihre Knie verletzt und Sie haben auch ein Trauma an Ihrem Bauch. Deswegen werde ich Sie körperlich untersuchen und dann ich werde ein paar bildgebendes Verfahren veranlassen, Röntgen, ich meine. Dann können wir wieder sprechen, was Sie haben. Okay. Gut, danke. Ja, ich danke Ihnen. Bitte nehmen Sie Platz. Nein, Sie sind vielleicht auf der Untersuchungsgebiet, ich glaube. Genau. Ja, ich komme gleich. Okay. Haben Kollegen andere Fragen? Ich habe viele Fragen. Oh je. Ja. Es stellen einige Fragen, die nicht sehr wichtig sind. Zum Beispiel, wie alt, wie groß und wie viel wiegen Sie? Nein. Wann sind Sie denn genau geboren? Ich bin geboren am 1.1.1972. Aber der Patient hat gesagt Bauchschmerzen und wir müssen die Schmerzenqualität und Intensität, Schmerzen, wie viel Ihre Schmerzen auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 1 sehr leicht sind, der starke Schmerzen entspricht. Okay, wenn man nichts macht, habe ich keine Schmerzen, aber wenn man an meinem rechten Bauch reindrückt, dann habe ich Schmerzskala von, würde ich sagen, 4. Ja. Drücken die Schmerzen? Ja, so. Ich würde sagen, ein dumpfer Schmerz. Also Dauerhafter oder gehen Sie auch wieder weg? Wie bitte? Dauerhafter oder gehen Sie auch wieder weg, diese Schmerzen? Nee. Nee, nur wenn Sie drauf drücken. Wenn Sie nicht drauf drücken, habe ich keine Schmerzen. Ist dann null. Okay. Ihre Bauchschmerzen anfangen eine Stunde und danach einmal Stuhlgang oder beim Wasserlassen oder gehen Wind ab? Gehen Wind ab. Also zurzeit habe ich kein Bedürfnis, irgendwie zur Toilette zu gehen oder Stuhlgang habe ich jetzt auch kein Bedürfnis. Weiß ich nicht. Gestern, heute Morgen war alles normal. Okay. Ihre Hände, haben Sie Kraftlosigkeit? Kraftlosigkeit würde ich nicht sagen. Das tut nur weh, wenn ich was anfassen möchte. Aber nicht, weil ich kraftlos ist, sondern schmerzhaft. Das kann ich vielleicht nicht richtig zugreifen. Okay, das war's. Haben Kollegen andere Fragen? Man kann auch mein Knie fragen. Kann ich mein Knie bewegen, belasten? Aber sie hat gesagt. Ja, sie hat gesagt. Ja, der Patient hat gesagt, beim Bewegung, Bewegung abhängig Schmerzen. Und am Handgelenk. Ja, aber am Handgelenk habe ich gesagt, meine Knie vor der Scheibe. Brennt es, habe ich gesagt. Ja. Aber für mein Knie habe ich nicht gesagt, ob ich das bewegen kann. Ist das Knie geschwollen? Ja, habe ich unterhalb des Kniegelenkes irgendwelche Taubheitsgefühle kribbeln? Ja. Ja. Ich dachte, wegen Schürfwunden habe ich diesen. Genau. Das, aber man kann ja ausschließen, ob der Rest auch okay und nicht okay ist. Ich habe drei Fache. Drei verschiedene Fach. Ja, kein Problem. Ein großes Trauma. Aber wenn Sie fragen, nein, ich kann mein Kniegelenk bewegen. Mein Kniegelenk ist insgesamt geschwollen. Ich kann auch drauf laufen. Also ich habe da keine Bewegungseinschränkung. Ich habe nur ein brennendes Gefühl. Okay. Und kein Kribbeln und keine Kraftlosigkeit in meinen Füßen. Okay, und keine Schwellung, Sie haben gesagt, oder? Nur vorne, wo die Wunde ist, ein bisschen geschwollen, aber nicht. Da ist nur eine Wunde, die ein bisschen blutig ist, wie in meiner Handinnenfläche. Ansonsten ist nichts Auffälliges. Okay. Der Patient hat eine Unfall und rechte Bein und rechte Bauch. Rechte Knie, rechtes Handgelenk und mein rechtes Bauch. Ja, und Rettungswagen eingegangen. Ich kam jetzt mit einem Rettungswagen rein. Ja, wir müssen Vitalparameter Zeichen überprüfen, oder? Erstmal. Ja, vital, natürlich denke ich mal schon. Vitalparameter überprüfen. Ich denke mir mal auch, das Bauch könnt ihr zurzeit nicht sagen, ob da eine offene Wunde ist am Bauch. Es tut nicht weh, wenn ich drücke, tut es weh, aber. Ja, aber für Intensität, ja. Genau, aber da habe ich jetzt keine Schürfwunden oder oberflächliche. Hämatom hat es ja gefragt, sehe ich nicht, weiß ich nicht. Sehe ich nicht, aber eine Wunde sehe ich auch nicht, also eine Schürfwunde. Wir müssen fragen und eine kleine Minute Unterbrechung. Ja. Wie? Fragen? Was meinen Sie? Ja, Ihre Beschwerden ist sehr wichtig. Deswegen möchte ich Sie sagen, ob mit Ihrem Bauch etwas verändert hat. Und deswegen möchte ich Ihre Vitalparameter überprüfen. Das ist ja eine Anamnese. Ich werde Sie sofort, Sie können ja sagen, ich werde Sie gleich sofort körperlich untersuchen. Ja. Und dann können Sie ja einiges erwähnen, was man untersuchen würde, wie man vorangehen würde, zum Beispiel. Mhm. Was, weiß nicht, waren da, şeyde karışmışoluyorum gerçi. Doktor gespräche, ne yaptın, ne ettin, yaptınız mı bunu? Onun için detaylı girmek istemiyorum. Orada da konuşabiliriz isterseniz. Olur. Arsas kişiye başlayabiliriz. Gibt es eine Farbänderung im Urin? Ich habe schon gefragt und Urin Farbveränderung Urin gelassen, deswegen ich habe auch kein Bedürfnis. Ich weiß nicht. Bedürfnis, ja, okay. Bedürfnis. Ich teste natürlich gerne schon. Kann jemand bitte den Beruf des Patienten schreiben? Zollbeamter. Hat jemand eben gerade hat jemand geschrieben Zollbeamter. Ja. Zollbeamter. Dankeschön. Können wir anfangen, Arsatzki Şipre? Ja. Bitteschön. Also meinerseits ja, von der Kollegin. Ja, ich hoffe. Ich werde sehen. Ja. Ich möchte, guten Tag, ich möchte Ihnen unseren neuen Patienten vorstellen. Ja. Herr Wolfgang Schmidt ist 50 Jahre alt. Der Patient ist 1,75 Meter groß und 76 Kilogramm schwer, Kilo schwer. Ja. Der Patient wurde wegen eines Fahrradunfalls per RTW eingeliefert. Mit dem RTW? Ja, mit dem RTW eingeliefert. Der Patient sei mit dem Fahrrad auf der rechten Seite hingefallen, wegen nassen Boden. Und er habe sein Handgelenk, sein Knie und sein Abdomenbereich verletzt. Die stärksten Schmerzen seien im Handgelenk und die Bewegungen seien eingeschränkt. Außerdem der Patient unter Parästhesien an der betroffenen Stelle. Durchblutungsstörung wurde verneint. Die Schmerzen des Handgelenks seien in Ruhe beim 3 und beim Bewegung bei 8. und die Schmerzen seien dumpf. Der Patient habe auch im Knie und im, in, in den, im rechten Bauch Schmerzen. Darüber hinaus leidet der Patient Exkuriationen an rechten Handinnenfläche und am rechten Knie. Die offene Wunde und offene Blutungen wurden verneint. Außerdem Kopftrauma, außerdem wurden die Trauma, die Kopftrauma und Thoraxtrauma auch verneint. Ja. Die restliche vegetative Anamnese seien unauffällig. An Vorerkrankungen nannte der Patient eine arterielle Hypertonie und Hyperlipidämie. Er nehme täglich 10 Milligramm Ranitidin und 20 Milligramm Simvastatin ein. Mit 15 Jahren habe sich der Patient einer Appendektomie unterzogen. Er habe eine Allergie gegen Pollen. Die Allergien würden sich als Rhinitis äußern. Der Patient sei vollständig geimpft. Rauchen und Drogenkonsum wurde verneint. Er trinke gelegentlich Alkohol. Er treibe regelmäßig Sport. Bezüglich der Familienanamnese gab der Patient an, dass sein Vater an einer arteriellen Hypertonie leide und seine Mutter an Adipositas und arterielle Hypertonie leide. Der Patient habe eine gesunde Schwester. Er sei ledig und wohne mit seiner Partnerin zusammen. Er habe keine Kinder. Er sei Zollbeamter von Beruf. Ja. Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf eine Handgelenkfraktur und eine Kniedistorsion hin. Und es kann auch eine bei den Patienten besteht auch eine Stumpfbauchtrauma. Deswegen würde ich auch den Patienten, der Bauch des Patienten auch untersuchen. Und ich würde auch eine Sonographie durchführen, um eine innere Blutung auszuschließen oder Organverletzungen auszuschließen. Ich würde auch Röntgen-Handgelenk in zwei Ebenen und Röntgen-Kniegelenk rechts in zwei Ebenen veranlassen. Ich würde auch, vielleicht ich habe das am Anfang gemacht, ich werde den Patienten Vitalparameter des Patienten überprüfen. Was verstehen Sie unter Vitalparameter? Vitalparameter sind Blutdruck, ich werde Blutdruck messen, Sauerstoffsättigung und Herzrhythmus werde ich kontrollieren und Atemfrequenz auch. Ja. Okay. Mittel einer Röntgen kann ich überprüfen. Auch noch, bevor Sie zum Röntgen schicken, was würden Sie noch zwei Sachen machen? Ich würde einen Zugang legen und ich werde auch Blut abnehmen, um Blutbild zu kontrollieren, ob der Patient eine Blutung hat. Ja. Okay. Bevor Sie zum Röntgen schicken, was würden Sie da machen? Sie wollen ja ein Randgelenkröntgen durchführen lassen. Und wo hat er am meisten Schmerzen? Wo denken Sie, denken ja, dass er einen also einen Radiusfraktur oder Faktor hat im Bereich des Gelenkes? Wenn man den Verdacht hat, was sollte man vielleicht machen? Eigentlich direkt machen? Vielleicht eine Schiene kann ich anlegen. Genau, bis zum Beweis des Gegenteils, das heißt, bis im Röntgen alles gut aussieht, kann man eine dorsale Gipsschiene anlegen, sozusagen. Okay? Ja. Damit auch zur Schmerztherapie, weil dann bewegt sich der weniger. Zweitens kann man auch als Schmerztherapie mit Gips entlassen, mit Gipsschiene für 2-3 Tage, wenn dann nichts gebrochen ist. Als Schmerztherapie. Okay. Sie haben gesagt, dass Sie Röntgen fahren lassen würden. Das haben wir auch schon erwähnt, dass Sie Röntgen Handgelenk in 2 Ebenen durchführen. Mhm. Können Sie mir sagen, welche sagen wir mal, das ist eine distale Radiusfraktur zum Beispiel. Ja. Was für 2 verschiedene Hauptarten kennen Sie von distalen Radiusfrakturen? Distale Umlauffraktur kann auch sein. Auch sein, wenn distale, wenn Sie so sagen, wenn eine distale Radius und eine distale Ulna-Fraktur vorliegen, wie heißt es dann? Wie nennt man das dann? Kollis-Fraktur kann sein. Eine Frakturart bei einer distalen Radiusfraktur, wenn beides gebrochen ist. Keine Ahnung, nein, weiß ich nicht. Distale Unterarmfraktur. Okay, genau. Okay. Das ist dann Unterarmfraktur. Wenn Ulna Radius ist eine Unterarmfraktur, sozusagen, wenn beides gebrochen ist. Und wenn es distal ist, dann distale Unterarmfraktur, würde man das nennen. Aber wenn es nur der Radius gebrochen ist, da gibt es so also 2 Typen, wobei der eine öfters eher auftritt, die Fraktur, als der andere. Kennen Sie die Unterschiede? Haben Sie vorhin, ich kenne haben Sie leider vorhin, nicht. Vorhin ich hab, erwähnt. Ich habe gelesen, aber es gibt 2 Frakturen, ja, wie Sie gesagt haben. Collis und Römer oder so. Smith. Collis und Smith. Smith. Okay, Collis und Smith. Und die am meisten ist das, was Sie sich gemerkt haben, das ist die Collis-Fraktur. Okay. Können Sie das auch anders beschreiben? Was ist eine Collis-Fraktur? Die laterale Seite des Radius ist gebrochen, oder? Die lateral, nee, nicht lateral, sondern die, also man sagt nicht lateral, sondern die Richtung. Also bei einer Collis-Fraktur. Abstützfraktur. Genau. Mhm. Oder man nennt es auch eine Extensionsfraktur. Extensionsfraktur, ja. Es ist eine Flexionsfraktur. Man kann sich das gut merken. Eine Extensionsfraktur, wenn der Daumen dorthin ist, eine C, also Collis, Eselsbrücke. Ah, so habe ich. Das ist eine Collis-Fraktur und das andere ist dann automatisch eine Smith-Fraktur in die andere Richtung. Okay? Collis-Fraktur ist eine distale Radius-Extensionsfraktur. Okay. Okay. Ja, wir machen ja keine Facharztprüfung, aber ich wollte das einfach mal so erwähnen. Okay. Ja, danke, vielen Dank. Okay, das heißt, im Kniegelenk, das habe ich nicht ganz rausgehört, hat er dort Bewegungseinschränkungen oder gibt es da irgendwelche Problematik? Nein, der Patient hat keine Bewegungseinschränkung im Kniegelenk, aber er habe leichtes Ödem und Exkoriationen auf der Patella. Okay. Ja, also ich weiß nicht, was euch beigebracht wird, aber in der Klinik sagt man selten eine Exkuration. Man sagt einfach eine Schürfwunde. Okay. Ich weiß nicht, wie in der Prüfung bei euch das gemacht wird, in Klammern jetzt, aber wir in der Klinik haben auch gesagt, das ist eine Schürfwunde und nicht eine Exkurationswunde. Das ist bestimmt richtig, aber weiß ich nicht. Können Sie mir sagen, Sie haben gesagt, der rechte Bauch tut weh. Wahrscheinlich ist es ein stumpfer Bauchtrauma, wie Sie es gesagt haben. Haben Sie dort eine Wunde gesehen oder eine Stichverletzung im Bauch? Ich habe nicht gesehen, ja, sondern nur so gefragt. Ja, ich habe danach gefragt, aber der Patient hat das nicht geschaut. Und bei der körperlichen Untersuchung werde ich schauen. Okay, okay, gut. Alles klar. Sie haben vorhin erwähnt, ich würde eine Ultraschalluntersuchung machen. Ja. Worauf achtet man eher sozusagen? Kann man eine Darmverletzung sehen zum Beispiel? Nein, aber kann man... also Sie sagen, ich werde Organe, wollten Sie darstellen? Ja, wir können Leber, Splen, Milz, wir können Leber und Milz mittel einer Sonographie sehr gut Genau. Niere gehört auch noch dazu. Wie bitte? Die Niere gehört auch noch dazu. Nieren auch, ja. Okay. Und ich kann auch die Flüssigkeit beurteilen, ob es eine Blutung vorliegt. Ja, Flüssigkeit, wenn man das ein bisschen... Die freie Flüssigkeit nennt man das. Freie Flüssigkeit, ja. Das heißt nämlich dann. Sie sind vielleicht aufgeregt, das ist alles gut. Ja, ja. Ja, ja. Und zwar, okay, also das Erste, was man guckt, ist, ob jemand freie Flüssigkeit, wie Sie es gesagt haben, freie Flüssigkeit hat. Und dann geht man über die schnell über Organe, Leber, Milz, Niere, ob da alles ob da eine Auffälligkeit da ist. Wenn eine Auffälligkeit wäre, mhm, auch wenn da kein Schmerz ist, was würden Sie dann veranlassen oder nicht veranlassen? Ich würde Blutbild kontrollieren, ob diese Blutung... Wir gehen jetzt davon aus, wenn Sie im Ultraschall sehen, dass zum Beispiel Auffälligkeit im Nieren oder im Leber oder irgendwo eine Auffälligkeit ist. Okay, dann werde ich ein CT Dann dringend schnell in einen CT rein. Dringend, ja, ja. Genau. Mit in einer CT können wir feststellen, ob eine Verletzung hat. Genau, oder was für eine, wie schwer die Verletzung ist oder nicht, kann man besser einschätzen. Ja. Da muss dringend ein Zugang gelegt werden und direkt ins CT sozusagen. Okay. Ansonsten, fürs Handgelenk haben wir gesprochen, Kniegelenk sei relativ okay, bis auf diese Wunde. Präpatella habe ich verstanden. Okay. Vielleicht kann ich eine Prellung sagen für Kniegelenkverletzung. Genau, das hätte ich eher zuerst gesagt. Er hat eine Kniegelenksprellung mit einer Schürfwunde, Präpatella, eine oberflächliche Schürfwunde vielleicht. Differentialdiagnose könnte man auch eine Distorsionstrauma denken, sozusagen. Ja. Aber eher eine Prellung. Richtig. Und Verdacht eines, wir waren ja nicht dort, der sagt, es tut da weh, Verdacht eines stumpfen Bauchtraumas, sozusagen. Weil keine äußeren Zeichen da sind, aber den Verdacht muss man ausschließen durch Untersuchung und so weiter. Labor und was Sie auch erwähnt haben. Jedenfalls CT. Okay. Gut, gut. Sagen wir mal, der Patient im Kniegelenk als Therapieempfehlung. Also nach der klinischen Untersuchung. Sie haben Knie geröntgt, ausgeschlossen, dass da keine Fraktur ist. In der Untersuchung haben Sie gesehen, dass die Kapselbandapparat stabil ist und kein Gelenkserguss ist. Und im Handgelenk sehen Sie jetzt eine distale Radius Extensionsfraktur ohne wesentliche Dislokation. Ohne Dislokation. Mhm. Ohne wesentliche Dislokation. Wesentliche Dislokation. Dislokation und Ultraschall und im Labor haben sie war alles unauffällig gewesen bezüglich des Bauchtraumas. Okay. So. Was empfehlen Patienten? Ja, ich würde eine konservative Therapie empfehlen. Mhm. Und zwar Kühlung, Schonung und Hochlagerung. Und wir legen auch ein Ja. Was würden Sie kühlen schon hochlagern? Der Patient sollte sein Handgelenk hochlegen. Kühlt das Handgelenk oder die Organe? Weil, was soll er? Soll er seinen Bauch auch kühlen? Nein. Hochlagern und so weiter. Das Handgelenk und Kniegelenk. Genau. Ja, Handgelenk und Kniegelenk auch. Warum nicht? Kniegelenk auch, ja. Natürlich. Das kann man auch kühlen. Was noch nicht ist, mit Schmerzen kann ja noch entwickeln. Das ist ja alles doch eine Stunde her. Es kann sein, dass die Schmerzen noch kommen. Man muss nicht warten, bis die Schmerzen kommen. Kühlen schon, hochlagern für die Extremitäten. Genau. Mhm, ja. Weiter. Schmerztherapie ist auch wichtig. Wir sollten eine Non-Steroid-Antirheumatika verschreiben. Okay. Wir werden auch Gips anlegen. Was für einen, wenn Sie jetzt das ansprechen, was für einen Gips würden Sie anlegen? Gipsverband oder Gipsschirm? Ja, ja. Es gibt, sagen wir mal, zwei grobe Arten von Gips. Entweder gibt es einen zirkulären Gips, eine Gipsschiene. Das ist eine halbe Schiene sozusagen, also ein halber Gips. Gipsschiene wird oft benutzt, oder? Zirkulär Gips. Wann würde man eine, oder darf man eine zirkulären Gips dran machen bei frischen Traumern? Wahrscheinlich nein, nicht. Nein, nein. Um einem Kompartmentsyndrom zu vermeiden, dürfen wir keine zirkulären Gips. Dann ist eine andere Frage, wie lange sollte er die Gipsschiene 6 Wochen tragen? 6 Wochen habe ich gelesen, aber... Ja, 6 Wochen, aber eine Gipsschiene tragen? 6 Wochen lang? Ja, oder nicht? Ist es stabil, die Gipsschiene? Was ist stabiler, Gipsschiene oder einen zirkulären Gips? Zirkulären Gips stabiler als Gipsschiene, genau. Ja. Also wann würde nach man das machen? Nach einer Weile müssen wir zirkulären Gips vielleicht. Kühlen schon hochlagern bis zur Abschwellung, wenn es abgeschwollen ist, in der Regel so etwa eine Woche etwa, kann mehr oder weniger sein. Nach abschwellenden Maßnahmen, Kontrollen, Gips, regelmäßige Gipskontrollen, kann man einen zirkulären Gips anlegen, sozusagen. Okay, und dann insgesamt bis 6 Wochen Posttrauma ruhig stellen, sozusagen, und Röntgenkontrollen machen und den Gips wieder abnehmen und dann wahrscheinlich noch Krankengymnastik danach. Mhm. Okay. Was würden Sie noch machen? Also das ist Handgelenk, Kniegelenk. Was würden Sie mit den Wunden machen? Die Wunden, der ist ja mit dem Fahrrad gefallen, Schürfwunden. Würden Sie auch versorgen? Mit Desinfektionsmittel. Die Wunde reinigen, ob da Fremdkörper sind. Ja, drauf. Natürlich desinfizieren sollten wir Schürfwunden. Genau, und wenn da Fremdkörper ist, wie kleine Sandkörner oder Steinchen, die auch entfernen. Ja. Und steril verbinden. Ja, okay, steril verbinden. Genau. Tetanusschutz haben Sie gefragt, muss man jetzt nicht aufregen. Das war vor 2 Jahren. Ja. Würden Sie noch was empfehlen? Ich glaube nicht. Also man kann zum Beispiel dem Patienten empfehlen, weil es ein stumpfen Bauchtrauma ist, eine Verletzung, die jetzt nicht da ist, kann ja noch entstehen, würde man dem Patienten vielleicht empfehlen, dass er einen Tag stationär im Krankenhaus bleibt, dass wir den am nächsten Tag nochmal Laborkontrollen nochmal untersucht, klinisch nochmal untersucht, wie es im Bauch ist. Was noch nicht ist, kann ja noch werden. Ja. Das Risiko ist vielleicht da, dass man eine innere Verletzung hat. Man kann natürlich nie garantieren, ob das in 2, 3 Tagen doch noch blutet oder nicht. Aber statistisch gesehen, wenn eine Blutung oder eine Problematik da ist, am nächsten Tag würde man nochmal Labor abnehmen, Laborkontrollen machen, klinische Untersuchungen, eventuell nochmal Ultraschalluntersuchungen machen. Und wenn da alles okay ist und der keine Klinik hat, könnte man den dann konservativ nach Hause entlassen bezüglich der Rat. Und bei Wiederauffälligkeit wieder vorstellen. Okay. Okidok. Das war's meinerseits. Haben Sie noch Fragen? Ich habe nicht, aber vielleicht die andere Kollegin. Gibt es noch Fragen? Unsere Seite keine, haben wir keine. Haben Sie was zu ergänzen? Hinzufügen. Hinzufügen. Ihre Erfahrung. Von meiner Erfahrung her, nee, insgesamt war das sehr gut. Also ich würde der Kollegin, wenn Sie erlauben, Herr Meister, wenn Sie erlauben, würden wir ihr ein Zeugnis geben. Sie hat bestanden. Ah, danke sehr. Aber ich würde auch negative Dinge hören. Auch negative? Ja. Nee, also, sie was ist negativ? Sie konnten schon, sei es so manchmal so ein paar, ich kann es jetzt nicht sagen, welche Sätze das sind, aber sie konnten Sätze gut bilden und war okay, sie haben auch gegliedert, einigermaßen alles, ist eigentlich gut gelaufen, ja. Kann ich jetzt im Nachhinein sagen, weil jetzt 20 Minuten vorbei sind. Ich habe mir irgendwelche Notizen gemacht, aber das Rückstellen hätte man machen können, sozusagen, wenn einer ein Trauma hat. Das Erste, was man macht, ist, wenn Stufe Bauchtrauma, also mehrere Probleme ist, Polytrauma ist, dann würde man Zugang legen und dann Ultraschall, so ein Fast-Track, also Ultraschalluntersuchung machen, den Handgelenk rückstellen und so weiter, wenn keine freie Flüssigkeit da ist, das ist wichtiger als das Handgelenk, wenn da erstmal sonografisch untersuchen, weil wenn jemand blutet, ist immer ein Handgelenk, hat er nur Schmerz. Die Reihenfolge würde ich setzen, dass der Zugangsgelähmung bekommt, Ultraschalluntersuchung des Bauches, gleichzeitig der Anamnese weiterführen und wenn Ultraschall alles okay ist, dann Handgelenkschiene anlegen und dann zum Röntgen schicken, Kniegelenk und das Handgelenk in zwei Ebenen durchführen lassen. Wenn im Bauch fragliche Sachen sind, dann direkt ins CT fahren. Okay. Blutung ist wichtiger als das Handgelenk in dem Moment. Man muss Zeit gewinnen, wenn man da wartet und sagt, Elisabeth, kannst du mal bitte mal die Gipsschiene anlegen? Moment, ich hole das erstmal und dann geht Zeit vorbei. Da ist, es gibt auch in der Regel, wenn ein RTW kommt und da ist Verdacht eines Handgelenksmus, in der Regel hat er auch eine Unterarmschiene, so eine ganz grobe Schiene draufgelegt, also mit so einem Verband, so ein fertiges Verband, nichts so Spezielles, hat er eigentlich schon rückgestellt. Deswegen, das hätte ich vielleicht erwähnen können. Der RTW hat mein Handgelenk rückgestellt. Das war mein Fehler vielleicht. In der Regel, wenn jemand mit RTW kommt, machen die das schon. Das ist auch so. Aber so ein, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, auch eine Schiene letztendlich angelegt, die schnell angelegt werden kann. Und wenn das sich bestätigt, dann kann man dann eine richtige Gipsschiene, so einen Cast, anlegen. Okay.